downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 36. Yes. Ja. Am Pfingstsamstag, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos findet ihr wie immer auf facebook.com/basketmagazin und basket.de. Es ist diese Zeit des Jahres, dass wenn du 2 bis 4 Tage mal nicht miteinander sprichst, dass du denkst, es sei schon eine Ewigkeit her. Ist einiges passiert. Das letzte Mal, als ihr uns auf die Ohren bekommen habt, letzte Woche, Mittwoch, ja. Donnerstag, glaube ich, war es, sah es nochmal ganz anders aus. Da habe ich eine waghalsige Prediction gemacht, habe gesagt, ja, Houston gewinnt kein Spiel mehr. Das ist ganz anders gekommen. Houston steht in den Conference Finals, wenn auch mit einem Fuß quasi schon ausgeschieden. Steht nämlich 2-0 in der Runde gegen die Golden State Warriors. Lehn dich nicht wieder zu weit aus dem Fenster. Deshalb gibt es auch keine Predictions von mir heute. Ich halte mich zurück, aber ich denke, es ist nochmal angebracht, dass wir kurz nochmal nur diese Serie im Westen recappen, kurz über die Clippers sprechen und ja, wie sie die Serie noch aus der Hand haben, gegeben haben. Und dann kommen wir zu den Conference Finals. Ja, 3-1 haben die Clippers geführt. Schlussendlich hat Houston das 4-3 für sich entschieden. Einmal überragende Leistung von James Harden mit 31 Punkten, aber ich glaube, dass die Serie hat nicht unbedingt Houston gewonnen, sondern eher die Clippers verloren. So gut wie Blake und Chris Paul auch gespielt haben, es hat dann doch nicht gereicht. Ich gucke nochmal gerade auf den Boxscore von dem Spiel 7, was ja dann doch recht deutlich 113-100 an die Houston Rockets ging. 6 Turnover bei J.J. Redick, 4 Turnover bei Chris Paul, 5 Turnover bei Blake Griffin. Das war schon alles ein bisschen viel. Vielleicht waren sie auch schlussendlich, glaube ich, ein bisschen zu nervös oder die Luft ist ihnen ausgegangen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, sie hatten schon eine 7-Spiele-Serie in den Knochen, aber mit 3-1 plus einem Spiel zu Hause hätte das natürlich niemals passieren dürfen. Ja, das Spiel war zu bester Sendezeit, Sonntagabends, irgendwie 8:30 oder sowas oder 9:30. Halb zehn, ja. Und wir haben so eine Art Live-Feed gehabt über WhatsApp und haben uns ausgetauscht. Und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir sehr überrascht waren, dass die Clippers so viel den Ball weggeworfen haben. Aber der Grund haben wir eigentlich beide recht schnell identifiziert. Ich habe erst mal nur behauptet, okay, das ist sehr undiszipliniert, was sie spielen. Da habe ich mich sehr gestört. Das stimmt, aber ich meine, du hast dann halt ziemlich schnell direkt darauf hingewiesen, dass die Jungs einfach absolut platt sind. Ne? Unabhängig davon, dass jetzt Chris Paul natürlich sehr angeschlagen war. Wenn du so eine enge Rotation spielst oder spielen musst im Hinblick auf die Bank, das haben wir auch häufig schon erwähnt, dann musst du irgendwann halt den Tribut zollen und der liegt dann darin, dass deine Spieler halt absolut platt sind und das hat man halt enorm gesehen, dass du die Rotation nicht wirklich gut laufen konntest, dass auch die Plays nur wirklich halbherzig gespielt worden sind, offensiv wie auch defensiv und das reicht dann einfach nicht. Ne? Das hat Doc Rivers nach dem Spiel ja auch direkt gesagt, dass It's not only Blake's fault. Dass das Hauptziel für die Offseason ist, zum einen DeAndre Jordan zu sein, zum anderen die Bank zu verbessern. Ich guck's mir gerade nochmal an. 2 Field Goals von der Bank. Bis auf Jamal Crawford, also Austin Rivers, Glenn Davis, Spencer Hawes, Jones und Hudson. Insgesamt 2 Field Goals. Das ist natürlich echt ein bisschen wenig. Dazu kam noch, dass bei den Houston Rockets Pablo Prigioni ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Das hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich ihn auch in der Knicks-Uniform immer richtig cool fand und das ist aber auch so eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Er spielt jetzt seit, ich glaube, 3 Jahren in der NBA. Man weiß, er hat, wenn der Ball eingeworfen wird unterm Korb, er hat genau einen Move, um den, also denjenigen, den er defendet, den Point Guard, rumzurennen, mit langem Arm versuchen, den Ball noch zu kriegen. Sowohl beim Einwurf von der Seite als auch beim Einwurf unterm Korb. Und trotzdem fallen auch solche Leute wie Chris Paul anscheinend immer noch darauf raus. Ja, oder Blake Griffin auch 2-mal den Ball verloren. So. Ja. Das sind jetzt 2 wertvolle Possessions, die du dann halt nicht spielen kannst. Daraus ist den einen, als er den Ball hatte, direkt rausgekickt zu Ariza, ist ein Dreier daraus entstanden. Und ich glaube, aus der anderen irgendwie auch direkt 2 Punkte. Also das macht dich in so einem engen Spiel dann natürlich kaputt. Und das ist dann wie du schon gesagt hast, Undiszipliniertheit und vielleicht, wenn du platt bist, das hatte DeAndre Jordan nach dem Spiel auch gesagt, dass er sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr bewegen kann, aber dann führt das halt auch so zu Flüchtigkeitsfehlern. Nur normalerweise sollte man gerade um solche Sachen, wenn man auch über 7 Spiele Zeit hat, ein anderes Team zu scouten, sollte man solche Sachen eigentlich wissen. Ja, vielleicht noch, also wir kommen ja gleich nochmal auf Houston nochmal zu sprechen, aber gerade wenn wir jetzt über die Clippers-Serie schon quatschen, dann muss ich echt sagen, Trevor Ariza verdient sein Geld nur in den Playoffs. Was der abreißt dieses Jahr, krass, ist wieder echt Wahnsinn. Also der hat jetzt einige 20-Punkte-Spiele gemacht, auch jetzt in den Conference-Finals schon super, super performt, defensiv halt als Key gegen Klay Thompson. Und er für seinen Teil macht das echt riesig, streut fast, also in dem entscheidenden 7. Spiel hat er 6 oder 7 Dreier getroffen, ich glaube 6 waren es, auch über 20 Punkte gemacht und ja, 50%, 6 von 12. So manchmal, also böse Zungen haben behauptet, ja, den neuen Vertrag, den er da sich erspielt hat in der vergangenen Saison, als er noch bei Washington war, hätte er die Hälfte direkt an John Wall geben können, weil er nur in der Ecke gestanden hätte und die Dreier versenkt hat. Aber es gibt kaum einen zuverlässigeren Small Forward in der gesamten Liga, wo du genau weißt, was du bekommst, als bei ihm. Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden nimmst wie Matt Barnes, da sagen immer alle, ja, so einen Spieler brauchst du und es ist wichtig, dass du halt irgendwie auch so einen Tough Guy hast, so einen Verteidiger. Wenn du da aber jetzt mal Trevor Ariza daneben stellst, ist wesentlich geschliffener offensiv, ist disziplinierter als Matt Barnes, nicht so ein Hothead. Das ist eher ein Spieler, dass ich sage, genau so einen brauchst du in den Playoffs und da muss ich auch sagen, Chapeau an Daryl Morey, dass sie gesagt haben, ja gut, dann lassen wir halt Chandler Parsons gehen, der ist uns 15 Millionen nicht wert und signen dann Trevor Ariza für ein bisschen weniger Geld. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und Trevor Ariza, wie gesagt, verdient sein Geld. Ja, Matt Barnes 0 von 2, 21 Minuten gespielt, Trevor Ariza am meisten gespielt vom ganzen Houston-Team, 44 Minuten und wie gesagt, 6 von 12 von der Dreierlinie, 22 Punkte, 7 Rebounds. Spricht genau für das, was du gerade gesagt hast. 2 Steals noch obendrauf. Auf jeden Fall eine Riesenverstärkung gewesen. Ja, wie ist denn das jetzt mit den Clippers? Meinst du, das Projekt Blake Griffin, Chris Paul und DeAndre Jordan, die jetzt mittlerweile schon seit 4 Jahren, glaube ich, zusammenspielen in der Form, seit Chris Paul damals zu den Clippers gewechselt ist, ist das so ein bisschen beendet oder starten sie oder bauen sie jetzt nochmal nur mit einer stärkeren Bank halt um die 3 oder wäre das der Zeitpunkt zu sagen, naja gut, einen davon müssen wir rausnehmen, DeAndre Jordan kostet viel Geld im Sommer, dann wäre er wahrscheinlich derjenige, der gehen muss. Die Kritiker haben sich natürlich auch direkt wieder auf Chris Paul geworfen, weil ihm wird ja immer so, oder ihm wird nicht nur nachgesagt, er war noch nie in den Conference Finals und als Leader des Teams sollte man eigentlich meinen, wenn wir nachher mal auf LeBron zu sprechen kommen, dass er alleine es schafft, so ein Spiel, eins dieser letzten Spiele, dann eben nicht zu verlieren oder sein Team dementsprechend einzustellen. Muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe bei einem letzten Podcast oder einem Podcast, den ich letztens mal gehört habe, gehört, wie, das ist auch so ein bisschen sehr amerikanisch, wie direkt darüber gesprochen wurde, ja, was machen jetzt zum Beispiel die Grizzlies, ne, wenn sie jetzt Marc Gasol nicht bekommen, ja, dann musst du das Team sozusagen neu aufbauen und kaputt machen und von unten rebuilden und sowas. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen sehr kurzsichtig, weil man muss sich einfach vergewissern, wie schwierig es ist zu gewinnen in der NBA und wie schwierig es ist, ein Team aufzubauen, das funktioniert und das wirklich eine Chance auf den Titel hat. Das sind immer nur sehr wenige Teams im Jahr, die in dieser Position sind und ich für meinen Teil finde dann zum Beispiel auch Mark Cubans Ansatz sehr, sehr interessant und auch ja für das Team auf jeden Fall richtig, dass er sagt, wir wollen nicht unbedingt rebuilden, weil dann brauchst du halt 4-5 Jahre, bis du dann wieder die Chance hast, da zu sein, wo du vorher warst. Du willst halt möglichst immer gut bleiben und kleine Puzzlestücke verbessern. Und wenn du den amtierenden Champion rausgeworfen hast, wenn du in der zweiten Runde 3-1 vorne warst, unabhängig davon, ob du rausfliegst, dann musst du nächstes Jahr nochmal angreifen. Richtig ist natürlich die Frage, wie du das machst und dass das Team in seiner derzeitigen Form mit dem Spielermaterial nicht dafür geschaffen ist, einen Titel zu gewinnen. Das Spieler-Core sozusagen mit diesen 3 besagten Stars ist natürlich dafür geschaffen oder hat das Talent. Ich sag jedoch, gerade im Hinblick auf die Leistung von Blake Griffin in der Postseason, dann holst du lieber einen Stretch-Fünfer oder sowas oder jemand, der ein bisschen variabler ist offensiv, weil DeAndre Jordan stellt Blake Griffin die Zone zu und er kann sein volles Potenzial nicht unbedingt entfalten. Und wir wissen um die Cap-Situation von den Clippers, aber ich finde, dann musst du auch Sign-and-Trade-Optionen offen halten und gucken, ob du das Team so verstärken kannst. Amen. Sehe ich genauso. Ich finde, das ist auch immer viel zu panisch, direkt zu sagen, wir haben jetzt mal irgendwie ein Jahr nichts gerissen und jetzt müssen wir alles rauswerfen, was wir haben und alles mit 19-Jährigen auffüllen. Genau. So, ja gut, aber wann sind die in ihrer Prime? In 8 Jahren? Ja. So, Leute, holt euch einen 19-Jährigen dazu, damit ihr den langsam aufbauen könnt. Aber es kann doch nicht, also wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt nur noch alles, also die Franchise in die Hände von Kindern gelegt wird. Also das finde ich auch immer sehr, sehr übertrieben. Ich würde es auch genauso machen. Ich würde vielleicht mal gucken, was ich für Jamal Crawford auf dem Transfermarkt bekomme, ob ich mir vielleicht dann dadurch einen Pick holen kann oder vielleicht 2 Spieler, die meine Bank verbessern, genauso wie einen Matt Barnes. Aber die 3 vielleicht erstmal so zusammenlassen. Wie du sagst, über DeAndre Jordan kann man durchaus nachdenken, ob man die Position vielleicht verändert, aber Blake Griffin und Chris Paul mit dem richtigen Supporting Cast um sie rum sind absolut in der Lage, auch in den nächsten 3, 4, 5 Jahren eine Rolle im Westen zu spielen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Wollen wir mal zu Houston switchen? Ja, gern. Ein letzter Nachtrag noch. Ich verstehe wirklich nicht, wie du in der heutigen NBA und auch mit den Franchises als, ich sag's einfach mal, Milliarden- oder Millionenunternehmen noch dir leisten kannst, dass der Coach dein GM ist. Mhm. Ein GM, also ein General Manager, macht den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwie sich die Cap-Situation anzugucken, nach Spielern auszuhalten, zu scouten, nach Europa zu fliegen oder so, ja. Daryl Morey war jetzt auch in den Playoffs halt, hat sich die Euroleague angeguckt. Wann macht das denn Doc Rivers? Gerade die Cap-Situation, finde ich. Also selbst wenn man sich richtig gut mit der NBA auskennt und auch Leute, die nichts anderes in ihrem Leben machen, wie zum Beispiel so ein Zach Lowe von Grantland, er sagt selber, ich verstehe ungefähr, oder er würde von sich behaupten, er versteht so 70% dieser ganzen Cap-Geschichte. Wenn aber dass deine Job Description ist, dann kannst du nicht gleichzeitig 5 Stunden am Tag mit Coaching beschäftigt sein, danach noch Einzelgespräche mit den Spielern führen, den Gegner scouten, mit deinem Video Analyst reden und abends irgendwie beim vorm Fernseher dann noch die Cap Situation durchgehen. Also da musst du Spezialisten für haben und das so gut Doc Rivers als Coach auch ist, so überfordert ist er, glaube ich, einfach mit der Rolle als GM. Aber er hat das ja gewollt. Er wollte ja, diese Machtposition haben. Und, ja, genau wie Van Gundy auch oder so. Ne? Also ja, ich glaube, das hat aber eher mit so einem kleinen Narzissmus zu tun oder einer narzisstischen Veranlagung, dass man sagt, hey, ich möchte niemanden, der mir da reinredet. Aber wenn du dann irgendwie dir, sage ich mal, Vetorecht bei Trades oder sowas oder Mitspracherecht bei Vertragsverhandlungen einräumst, lass doch die ganzen anderen Sachen halt irgendwie anders machen. Ja, eben. Ich finde auch, also es ist einfach, du kannst nicht gleichzeitig Bundeskanzler, Außenminister, Finanzminister und Wirtschaftsminister sein. Das funktioniert in der Art und Weise nicht. Genau wie du Spezialisten bei den Spielern brauchst. Und da kommen wir vielleicht dann direkt mal aufs Team. Ich war, wie gesagt, Prigioni, habe ich schon gesagt, positiv überrascht. Aber auch Corey Brewer, wo du gerade von Ariza gesprochen hast, ist halt jemand, der jetzt die ganzen Playoffs lang, nehmen wir mal die letzten beiden Spiele gegen Golden State raus, immer so einen kleinen Spark von der Bank gebracht hat. Du hast es leidvoll gegen Dallas schon erfahren müssen. Unheimlich gut in der Transition, bei Fast Breaks, aber auch immer dazu in der Lage, den offenen, genau, der Windhund, sein Spitzname trägt da zurecht, aber auch immer in der Lage, einen offenen Dreier zu treffen, ab und zu mal zu slashen, zu cutten. Ich glaube, mit Ariza zusammen eine der wertvollsten Verstärkungen. Und über den haben wir ein bisschen viel gelästert, als der Trade zustande gekommen ist oder das Signing, aber Jay Smooth hat seine Sache auch echt ordentlich gemacht bisher. Es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal, Josh Smith hat im Wesentlichen Beitrag geleistet, dass sie überhaupt jetzt da sind, wo sie sind. Großartig gespielt. Ich glaube, tendenziell war es auch sehr clever von Kevin McHale, in die Starting Five zu berufen, damit er ein bisschen mehr in den Spielfluss mit James Harden eingebettet wird und nicht alles alleine machen muss. Damit limitierst du so ein bisschen den Mindfuck sozusagen, den er halt manchmal verursachen kann, wenn er ein bisschen zu überhastet spielt. ist natürlich ein Spieler einfach mit wahnsinnigen Veranlagerungen. Ne? Also wenn du defensiv schaust, was er defensiv kann, auch wenn er sich ein bisschen zügelt, was seine Wurfauswahl betrifft, ist er offensiv im Post oder beim Zug zum Korb halt richtig gut. Und gerade das ist ja eine Sache, die du wirklich nicht verteidigen kannst, ist dieses Pick and Roll zwischen den beiden Big Men, das 4-5er Pick and Roll mit Dwight Howard. Und das habe ich ehrlich gesagt auch als Key für die Serie jetzt in den Conference Finals gesehen, weil das kein anderes Team wirklich so kann. Mhm. Du hast zwar auch bei Golden State halt mit Draymond Green und mit Andrew Bogut Spieler, die gut den Ball passen können, aber nicht aus diesen Situationen raus. Ja, Josh Smith hat halt ein Ballhandling, das fast schon eines Guards ähnelt. Insofern könnte man das höchstens noch mit, weiß ich nicht, Blake Griffin und DeAndre Jordan vergleichen, während aber Dwight Howard halt offensiv wesentlich besser ist. Der kann dann auch den Turnaround-Hookshot mal nehmen. Das macht DeAndre ja nicht. Da ist er natürlich wesentlich mehr poliert. Und ich sage deshalb, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil beim zweiten Spiel hat man gesehen, Josh Smith hat von den ersten 10 Schüssen der Rockets im Spiel 7 genommen. Hm. Und hat, weiß ich nicht, 3 getroffen. Aber dann waren sie schon mit 6-7 hinten. Und wenn du jemand hast wie James Harden, dann muss über denen das Spiel laufen. Ich sage nicht, dass du nur Isoball spielst, aber da hat man schon gesehen, dass er manchmal ein bisschen überdreht und dass diese Undiszipliniertheit tut dann Houston auf jeden Fall auch sehr weh. Ja, ihm tut das auch nicht gut, wenn er mal in einem Spiel 5-3er oder so trifft. Dann, ja. dann meint er nämlich, er könnte das in den nächsten Spielen auch so machen. Deswegen als gegnerisches Team kannst du dich eigentlich drüber freuen, wenn er ein so ein Spiel hat, was du vielleicht doch gewinnst, weil er dann im nächsten Spiel meint, er könnte diese Dreier auch noch nehmen. Ja, also die Verletzung von Monte Jonas vor den Playoffs haben sie in jedem Fall dadurch durch ihre Bank beziehungsweise auch dann Josh Smith ganz gut kompensiert. Jetzt, es sei denn, du hast noch irgendwas zu dieser Serie zu sagen. Meinst du jetzt Houston gegen ach so, du gegen meinst die Clippers und würde ich direkt dann, den ja, machen wir doch die Übergang machen zu den Conference Finals gegen Golden State. Da haben sie im ersten Spiel 106 zu 110 verloren. Und da hat sich dann, also für mich am meisten gezeigt oder beziehungsweise wer da am meisten gefehlt hat, war Patrick Beverley. Also Jason Terry ist maßlos überfordert mit Steph Curry beziehungsweise mit Klay Thompson. Musste fast schon 27 Minuten spielen gegen die beiden. Steph Curry 6 von 11 von der Dreierlinie beziehungsweise hinterher 34 Punkte. Das ist mit Sicherheit nicht nur Jason Terry anzulasten, aber ich glaube, mit so einem Pitbull wie Patrick Beverley hätte man ihm das Leben durchaus noch ein bisschen schwerer machen können. Definitiv. Vielleicht, wenn wir nochmal kurz in die Taktik-Ecke sozusagen uns begeben, dann kann man sagen, dass du so gute Shooter wie Kyle Korver, vor allem aber auch Stephen Curry, JJ Redick, alles Leute, die sehr gerne um Screens herumlaufen und dann freigespielt werden, so, da bietet sich's häufiger an, und das ist ein Fehler, dass die Spieler nicht den Spieler um diese Picks verfolgen, sondern über die Picks herumgehen wollen. Und das darfst du gerade bei Stephen Curry nicht unbedingt machen, weil das ist ein Spieler, der schlau genug ist, das zu antizipieren und dann entweder wiederum den Backcut zu machen oder halt einen anderen Pick zu nutzen. Und dann bist du halt viel zu spät da und dann versenkt er einfach den Dreier. Das heißt, es ist sehr anstrengend und teilweise, wenn so Brecher wie Andrew Bogut den Pick setzen, auch schmerzhaft, dann an dem dran zu bleiben, aber du musst halt mit ihm um die Picks laufen. Vor allem, weil Steph Curry halt auch so einen schnellen Release hat. Ich meine, ihm reicht dann wirklich eine halbe Sekunde, wenn du es gerade nicht schaffst, um den Block rumzulaufen und vielleicht nur mit der Hand hinterherkommst, dann den Wurf abzufeuern und wie wir alle wissen, ist er dann auch öfter drin als nicht. Kobe hat unter der Woche einen Steph Curry Riddle, ein Rätsel gepostet oder getweetet. Hast du das gelesen? Nee. Ich lese es mal einfach so vor, da kann jeder draus machen, was er will. When the shots you take are the shots the defense wants you to take, but are the shots you're comfortable taking. Hashtag Curry Riddle. Ja gut, das stimmt. Also im Prinzip kannst du aber auch sagen, es gibt keinen Wurf, den du Curry, also den die Defense Curry geben möchte. Ja, im Prinzip. Nirgends auf im dem Prinzip, Feld. Glaube ich, will noch er damit sagen. Noch nicht mal einen Halfcourt-Shot, Houston gesehen hat. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Von der Mittellinie, ja. Ja, ich glaube, im Prinzip will Kobe dann wirklich damit sagen, die Schüsse, die dir, also die Steph Curry jetzt von der Defense gerade angeboten werden, sind aber auch genau die Schüsse, die er gerne mag. Insofern ist es wahnsinnig schwer, ihn zu verteidigen. Ich glaube, das war eher als Ritterschlag gemeint, beziehungsweise für die Houston Rockets auch so ein bisschen, naja gut, eigentlich könnte er gar nicht so viel gegen den Jungen machen. Der ist halt super dominant, was das angeht. In der Gefahr, zu sehr zu haten gegen die Warriors jetzt in dieser Postseason. Aber eine Sache, die ist kleiner Wermutstropfen bei dem schönen Spiel der Warriors, aber die mich wirklich aufregt, dieses Beinauswerfen von Stephen Curry nach dem Dreier. So dieses Zucken. Er hat auch einen Flop dafür gekriegt. Ja, ne? Eine Fine, $5,000. Wobei das gerade eine Situation war, wo tatsächlich mal Kontakt war mit Terrence Jones. Aber dadurch, dass er so einen schnellen Release hat, hat er gar keinen Follow-through, so einen richtigen, wo du noch stehst und dann der Arm irgendwie noch ausgestreckt ist, sondern der schleudert ja quasi den Ball weg. Ja. Und wenn er dann irgendwie spürt, dass ein Gegner in der Nähe ist, dann zuckt er halt so und floppt und kriegt halt tatsächlich häufig dann irgendwie noch den Foul-Call oder fliegt einfach hin, wirft den Ball rein und dann ist es auch gut, dann macht deine Mätzchen, aber dann jedes Mal irgendwie noch umzufallen oder so zu tun, als würdest du umgemäht werden, das finde ich ein bisschen unnötig. Hätte Monte Ellis das gemacht, hättest du drauf gestanden. Für wen bist du eigentlich jetzt in den... Ich habe ehrlich gesagt, witzig, dass du mich fragst. Ich saß davor und immer wenn ich dann irgendwie morgens oder abends dann die Spiele mir angucke, ich habe irgendwie gar keinen Favorit mehr. Ja. Also weder im Westen noch im Osten. Ich habe nur ein Team, was ich nicht mag. Ach so, ist mir egal. Was ist das, Houston oder so ein Spieler aus Akron? Ja, lass uns vielleicht erstmal bei der Serie nochmal bleiben. Was man gesehen hat, auch natürlich nichts Neues, das haben wir auch häufiger hier an dieser Stelle schon erwähnt. Die Golden State Warriors spielen gerne groß-klein. Und das ist ein Mittel, das jetzt gegen Houston sehr gut funktioniert. Das heißt, wenn Andrew Bogut auf der Bank ist oder halt in dem Fall Dwight Howard entweder verletzt oder in Foul Trouble, dann leistet es sich Steve Kerr sehr klein zu spielen mit Draymond Green auf der 5 sogar als Center und dann eben Harrison Barnes, Sean Livingston, Klay Thompson und Steph Curry. Und da hat man gesehen, dass gerade mit den ganzen Shootern um ihn herum Sean Livingston sehr, sehr gut sein kann. Er hat im ersten Spiel, glaube ich, gezeigt, wo er 16 Punkte gemacht hat, glaube ich. Ja. Oder noch mehr. Und im zweiten Spiel auch 4 von 4, total effizient. Ja, sehe ich genauso wie du. Also das, was wir gerade bei den Clippers bemängelt haben, ist natürlich gerade mit Iguodala und Sean Livingston bei den Golden State Warriors genau das andere. Da kannst du auch mal gut und gern deine Starter oder einige deiner Starter, je nachdem, wie du dich dann taktisch aufstellst, 20 Minuten sitzen lassen, weil der Qualitätsverlust eben einfach nicht so hoch ist. Also gerade Sean Livingston hat ja letztes Jahr in Brooklyn schon echt gut gespielt, hat seine Rolle da perfekt gefunden. Und Iggy, finde ich, macht einfach Spaß zuzusehen. Iggy ist immer hat er in Spiel 2 auch gezeigt, für ein spektakuläres Play. Ja, dieser eine Dank, wo ich erst dachte, der hätte ihn auf den Ring gedankt, weil der so schnell wieder rausgegangen ist und fast bis zur Mittellinie gerollt ist. Aber für sowas ist er gut, natürlich für Lockdown-Defense, wenn er einen guten Tag hat. Offene Dreier trifft er auch. Also im Grunde der perfekte Systemspieler für die Warriors. Wo wir Tony Allen so abgefeiert haben, noch einen letzten Stat, der für Trevor Ariza spricht. Klay Thompson bisher in den beiden Spielen 12 von 33 aus dem Feld, 2 von 14 von der Dreierlinie. Da fällt gar nichts. 14 Punkte im Schnitt. Wenn du dann aber natürlich mit Sean Livingston jemand hast, der bisher 13 Punkte macht, Harrison Barnes 10,5, dann sieht es natürlich gut aus. Und beide Spiele waren super eng. Es hätte auch gut sein können, dass Houston 2-0 führt. Vor allem das zweite Spiel. Ja, genau, ja, natürlich. Aber vor allem im ersten Spiel hat Houston ja mit 16 Punkten teilweise vorne gelegen. Hinten raus wurde es dann ein bisschen deutlicher, aber sie sind auf jeden Fall da. Und ein Punkt, der auch noch dazukommt, der so ein bisschen X-Faktor war, auch vor allem in der Serie gegen die Clippers, sind so diese Glue-Guys. Du hast Pablo Prigioni erwähnt. Clint Capella aus dem Nichts hat 90 Minuten in der gesamten regulären Saison gespielt. Das macht ein normaler Rotationsspieler in 3 Spielen und kommt aus dem Nichts und bringt halt da Energie, Defense, Hustle. Auch der Jet, ne, hat noch ein bisschen was Kerosin im Tank. Ein bisschen was hat er noch im Tank, ja. Und ich glaube schon, dass da durchaus was drin ist. Also wenn ich eine Serie nennen würde, die jetzt überraschend, weiß ich nicht, über sechs Spiele geht oder sowas von den beiden, würde ich sagen, dass Houston auf jeden Fall noch die Möglichkeit hat. Das glaube ich auch. Andererseits, genau dieser Stat, den du gerade gesagt hast, dass Klay Thompson eben bisher eine rabenschwarze Serie spielt, der würde mir an Houstons Stelle dann auch wieder Sorgen machen, weil wenn der zweitbeste Spieler der Warriors bisher im Grunde Non-Factor war, was den Ausgang der Serie angeht, du aber trotzdem 2-0 zurücklegst, kann es natürlich auch sein, wenn er zu seiner Form findet, dass es dann recht schnell zu Ende geht. Mhm. Aber ja, ich gebe dir auch recht, ich kann mir gut vorstellen, gerade auch, und da sollten wir vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren, weil James Harden wirklich exzellent spielt, kann es durchaus nochmal eng werden. 10 Rebounds, 9 Assists, 38 Punkte quasi, bis auf einen Assist zu wenig, einen riesen Triple-Double hingelegt. Ja, war aber, glaube ich, auch so ein bisschen zu erwarten. Ich glaube, so einen kleinen Chip auf seiner Schulter, wie die Amis sagen, hatte auf jeden Fall, dass er Zweiter im MVP-Race geworden ist. Jetzt ist er auf der größten Bühne direkt gegen seinen Konkurrenten und Widersacher Steph Curry und die tun sich da eigentlich beide nichts. Das sind regelmäßig 32-plus-Punkte-Spiele, die beiden auflegen. Ja, das ist schön anzusehen. Er ist da wahnsinnig effektiv, geht nicht ganz so viel an die Leine, an die Linie. An die Leine sowieso nicht. An die Leine wird dann eher Klay Thompson genommen gerade. Ja. Geht nicht so viel an die Linie, wie man vielleicht hätte antizipieren können. 8 Mal pro Spiel, 16 Mal bisher in der Serie. Da bleibt doch die Pfeife der Schiris häufiger als erwartet stumm. Ist natürlich nicht schlecht, wenn die Serie physisch geführt wird. Aber ich finde, also vielleicht seht ihr das anders oder auch du, dass manche sagen, ja, der floppt doch. Aber jedes Mal, wenn er in die Zone zieht, ist eigentlich immer Kontakt. Erstkontakt, ja. Und dadurch, dass er den Ball so umarmt und festhält und dann im letzten Moment halt dann Richtung Korb bringt, ist es fast unmöglich, ihn nicht zu berühren. Und dann müsstest du eigentlich tatsächlich wesentlich häufiger das Foul pfeifen eigentlich auch. Und vielleicht passiert das ja dann Heimvorteil in Houston, dass da ein bisschen mehr gepfiffen wird. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass James Harden weiterhin so gut spielen wird in der Serie. Und ich glaube, der X-Faktor ist da aber eher Dwight Howard, oder? Das glaube ich auch. Aber um nochmal auf den Punkt mit den Freiwürfen zurückzukommen, generell echt wenig. Houston stand 19 Mal in der Linie, was James Harden in manchen Spielen alleine schaffen kann. Und Golden State 13 Mal insgesamt als ganzes Team. Davon 7 Mal Draymond Green und der Rest des Teams auch nur 7 Mal. Klay Thompson, und das ist vielleicht auch wieder so eine Sache, wenn du 1 von 7 schießt von der Dreierlinie, dann nimm vielleicht den nächsten Wurf nicht mehr von draußen, sondern hol dir erstmal Sicherheit, dass du ein bisschen zum Korb ziehst, was er ja durchaus auch richtig gut kann. 0 Free-Throw-Attempts. Bisschen wenig dann. Also was heißt bisschen wenig? Bisschen zu unflexibel, würde ich einfach sagen. Aber es hat ja am Ende doch gereicht. Die Double Trap am Ende des Spiels von Steph Curry und von Klay Thompson gegen James Harden eben hat dann gewirkt. James Harden hat den Ball verloren, war aber insgesamt auch irgendwie, ich glaube, Houston hatte keinen Timeout mehr, mussten den Ball von hinten bringen, haben den Ball schon einmal fast verloren, es war noch 8 Sekunden auf der Uhr. Insgesamt ein Broken Play, dann waren da zu viele Hände im Gesicht von James Harden und dann hat er den Ball verloren, aber ist natürlich bitter. Ich denke trotzdem, dass Golden State das Spiel auch so gewonnen hätte, aber wurde der Leistung von James Harden auf jeden Fall nicht gerecht. Wie du schon sagst, wenn es aber einen Spieler gibt, der sich noch steigern kann und der dann auch durchaus Einfluss auf den Ausgang der Serie haben könnte, dann wäre das Dwight Howard. Ja, weil ich habe eben mit dir darüber gesprochen im Vorgespräch jetzt. Es gibt in der Liga kaum einen Spieler, den Golden State nicht effektiv verteidigen kann. Dwight Howard ist einer davon, weil so gut Andrew Bogut, und wir kommen nachher nochmal auf die All-NBA-Teams, er steht im All-NBA Second-Defense-Team oder Defensive-Team, so gut er auch im Post verteidigen kann, Dwight Howard ist da einfach, hat zu viel Power und Athletik teilweise, um wirklich 35 Minuten gegen Andrew Bogut zu spielen, oder dass er das effektiv macht, ist auf jeden Fall zu sehen. Das Problem ist halt wieder einmal in der Karriere von Dwight Howard seine Gesundheit. Anscheinend macht das Knie nicht wirklich mit. Einmal ist Josh Smith im ersten Spiel so ein bisschen in sein Knie gefallen und dann hat er auch die zweite Halbzeit ausgesetzt und hat jetzt im zweiten Spiel nicht wirklich 100% Gas geben können. Und ja, du brauchst einfach einen Dwight Howard, einen Peak Dwight Howard, um gegen Golden State gut verteidigen zu können auch, ne? Ja, apropos Peak Dwight Howard, meinst du, also ich hab so meine Zweifel, ob man den Orlando Dwight Howard überhaupt nochmal so richtig wiedersehen wird. Ich meine, man soll Spieler natürlich nicht zu früh abschreiben, aber die Rückenverletzung, die er damals, was heißt damals, ja noch gar nicht so lange her in Los Angeles hatte, die war, glaube ich, schon richtig krass, hat ihn auch wirklich zurückgeworfen. Jetzt das mit den Knien, wo er im Grunde das ganze Jahr immer wieder raus, wieder rein, längere Zeit dann auch mal draußen gesessen hat, und das zeigt sich schon. Also klar, er holt natürlich nach wie vor viele Rebounds, auch am offensiven Board ist er natürlich eine Macht, aber das, was die Gefährlichkeit im Post angeht und wirklich dieses, wie die Amis immer sagen, dieses Bangen mit anderen großen Jungs unterm Korb, das kann er, glaube ich, in dieser Form nicht so machen, wie er es eigentlich hätte machen können, wenn er wirklich zu 100% fit wäre. Ja, es ist so vielleicht sogar schon Zeit so für das Tim Duncan-Treatment, dass du sagst, okay, in der Saison spielst du halt echt nicht viel mehr als 22 Minuten. Und da müssen wir einen Kader haben, der trotzdem uns in eine gute Position für die Playoffs verschafft. Und dann muss man halt gucken, dass man in den Playoffs ihn mehr spielt. Mhm. Weil jetzt hat er über 40 Spiele, also mehr als die Hälfte der regulären Saison verpasst. Und du bezahlst jetzt nicht unbedingt einen Dwight Howard 20 Millionen im Jahr, damit er halt gegen die Minnesota Timberwolves irgendwie 2020 auflegt. Das ist jetzt die Zeit, wo du versuchst halt die Spieler bestmöglich aufzustellen oder ein Team bestmöglich aufzustellen, um eine Chance auf den Ring zu haben. Und es wäre schade, macht mir schon immer sehr viel Spaß, weil er über die Jahre auch wirklich viel an seinem Offensivgame gearbeitet hat. Manchmal wirkt er ein bisschen hilflos jetzt in der NBA, wo du sehr viele kleine Center hast, die sehr beweglich sind und Ballhandling, dass wenn er gedoppelt wird im Post oder so, dass er dann sofort den Ball verliert und musst einfach nur möglichst schnell draufhacken, bevor er diesen Move macht. Mhm. Aber gleichzeitig ist er natürlich eine Macht. Das stimmt. Ja, ich glaube, wir sind mit der Serie fertig. Eine Frage noch für dich. Ich finde es sehr interessant, wenn Golden State so einen Run hat, gerade zu Hause, die Halle explodiert und kocht. Curry hat gerade 3 Stepback-Dreier hintereinander getroffen. Mhm. Es gibt da manche Coaches und Kevin McHale scheint einer zu sein, die dann keinen Timeout nehmen. Findest du das gut oder eher schlecht? Gerade in den Playoffs, angenommen, du, in dem Fall hatte halt Golden State tatsächlich einen Run, wo die diese 16 Punkte Führung von Houston aufgeholt haben. Und Kevin McHale hat einfach weiterspielen lassen, obwohl er einen Timeout hatte. Da musst du, glaube ich, die richtigen Charaktere in deinem Team für haben, weil manche Spieler spornt das ja auch zusätzlich an, dass du es gerade dann nochmal zeigen willst, wenn halt die ganze Halle gegen dich ist. Aber ich persönlich glaube, würde dann eher, gerade wenn der Vorsprung immer weiter schmilzt und die Halle immer lauter wird, alleine schon deswegen ein Timeout nehmen, weil Golden State halt Spieler hat wie Steph Curry oder Klay Thompson, die einfach heiß laufen und die du dann irgendwann nicht mehr stoppen kannst, weil sie dann auch von einem Meter hinter der Dreierlinie alles treffen. Insofern dann würde ich vielleicht doch eher zusehen, dass ich die ganze Situation mal ein bisschen runterkühle. Auch wenn das meinem Team nicht unbedingt helfen würde, hilft es vielleicht zumindest, den Flow vom anderen Team so ein bisschen zu unterbrechen. Ja. Naja. Gehen wir zur zweiten Serie, beziehungsweise den Eastern Conference Finals, Cleveland gegen Atlanta. Und das, was knapp war zwischen Houston und Golden State, ist doch meiner Meinung nach relativ deutlich gewesen zwischen den beiden Teams. Bis auf das erste Viertel im ersten Spiel hatten die Atlanta Hawks meiner Meinung nach eigentlich so nicht so richtig was zu melden bisher. Bisschen schade. Man hat eigentlich antizipiert, dass es eine enge Serie wird, gerade weil in der regulären Saison Atlanta 3 der 4 Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Aber es sieht jetzt ganz anders aus. Beide Heimspiele verloren. Season Basketball ist halt natürlich, nein, das ist klar. Man sieht aber auch, dass gerade weil Mike Scott steckbrieflich gesucht wird, die Atlanta Hawks einfach keine Bank haben. Nee. Sabuse Folosha war natürlich sehr tragisch, die Verletzung. Fehlt ihnen sehr, gerade mit der Verletzung von DeMar Carroll, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal, oder der vermeintlichen Verletzung. Stichpunkt Tough Guy. Sieht man Hashtag einfach, Diva, ja, Hashtag Mariah Carey. Ja gut, dann können wir jetzt auch direkt darüber sprechen. Also ich muss sagen auch, ich meine, wir sind beides Leute, die sich, glaube ich, an den Knien schon verletzt haben. In so einem Moment, wo jemand offensichtlich viele Schmerzen hat oder zu haben scheint, ist es so, dass ich immer super mitleide. Dann denke ich so, oh mein Gott, zeig mir das nicht, gerissenes Kreuzband, auf Wiedersehen. Weil es auch immer direkt so lange dauert. Ja, dann, und ne? Also bei ihm war es wirklich so, er hat sich auf dem Boden gewälzt für eine Minute. Und ich sage jetzt nicht, dass es nichts, obwohl doch, eigentlich muss ich sagen, dass es nichts war, weil offensichtlich gesagt, er hat nichts. Er hat nichts. Also er hat noch nicht mal eine Überdehnung oder so. Er hat keine Prellung, er hat keine Zerrung, er hat nichts. Ich dachte, okay, Er ist auf jeden Fall für die gesamten Playoffs raus. Ich dachte schon. Auch wenn sie weiterkommen, aber es kann sein, dass er sich das Kreuzband gerissen hat oder so. Oder das Bein gebrochen oder so. Ja, ich dachte schon wieder, scheiße, so wie Wesley Matthews, du bist Free Agent, das heißt 6 Millionen Dollar weniger im Jahr, wenn du jetzt das Kreuzband reißt. Und dann zwei Tage später kommt dann die Meldung, ja, MRI gemacht und X-Rays und was nicht alles. Und er hat nichts. Zwei Tage später, 34 Minuten. Ja, und dazu, das hatte ich ja gerade auch schon mal vorher gesagt, das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie das Spiel, als Paul Pierce den Game-Winner geworfen hat in der Serie vorher, wo Dennis Schröder Paul Pierce verteidigen musste, weil DeMarre Carroll nicht auf dem Feld stand. Da hat ihn ein Reporter gefragt, sag mal, warum warst du denn nicht auf dem Feld eigentlich? Hat Budenholzer gesagt, du sollst nicht oder so, du bist doch der beste Perimeter-Verteidiger im Team. Nee, ich habe mich nicht so richtig danach gefühlt. Was ist unser Lieblings-P-Wort? Peinlich. Ja, also ich, das war wirklich, also wir wollen das jetzt nicht übertitulieren hier, aber ich glaube, das war wirklich so ein bisschen dievenhafter Move, weil die Bank diesen Run im vierten Viertel gemacht hat und er die ganze Zeit auf der Bank schmorte und dann hat er gesagt so, nö, wenn ich jetzt eben nicht gespielt habe, dann spiele ich jetzt auch nicht. Ja, und er nennt sich selber Junkyard Dog. Hast du mal die Haare gesehen von dem? Krass, ne? Die Frisur sieht so hässlich aus. Habe ich schon im ersten Spiel der Playoffs, in der ersten Runde getweetet damals, dass die Frisur von DeMarre Carroll eine absolute Katastrophe ist. Haben wir doch da auch mal in einem Pod drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Sagt, stimmt, ja, ja. Absolute Katastrophe. Das ist der Stevie Wonder Move, wo du eigentlich überhaupt keine Haare mehr hast und es schon gut wäre, die ganz abzurasieren. Aber nein, lass dir mal lieber Dreadlocks wachsen und ganz lang. So obwohl wie weißt du das machen, so, das Cornrow, dann so sorry. Über den Kopf rumzubürsten. Ne? Naja, also wir machen uns jetzt gerade ein bisschen lustig, aber er hat bis dato natürlich fantastische Playoffs gespielt, Spieler, das muss man sagen. Und ich habe auch noch vor zwei Wochen gesagt, ich wäre nicht unglücklich, wenn die Knicks ihn zum Beispiel im Sommer signen würden, aber diese Aktion jetzt mit dem Spiel gegen Washington und jetzt diese Aktion, dass er eigentlich doch gesund ist, aber irgendwie auch doch verletzt und wie auch immer, wirft so ein paar Fragezeichen auf, kann aber auch gut sein, dass er da seine Gründe für hat. Nichtsdestotrotz wäre er ja oder ist er derjenige, der LeBron verteidigen soll in der Serie und da vielleicht direkt die Überleitung, denn ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von LeBron, aber er hat, und das muss ich ganz neidlos und objektiv anerkennen, gezeigt, dass er nach wie vor der beste Spieler in der NBA ist, glaube ich. Im dritten Viertel meine ich jetzt im zweiten Spiel, in drei Vierteln 28 Punkte, 8 Rebounds, 9 Assists. Im Grunde, und da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, durch die Taktik, die Cleveland gerade fährt, ist immer klar, dass er den Ball bringt, dass er den Ball passt, dass er den Ball abschließt, dass er in den Post geht oder von draußen wirft. Und auch wenn alles so auf ihn fokussiert ist, reißt da Atlanta halt gerade wirklich auseinander. Er hat das die Anlagen, wirklich der beste Passgeber der Liga zu sein. Ja. Der Schlauste auch. Und das ist Wahnsinn, dass man diesen Satz einfach sagt und auch immer noch sagt. Wir kommen nachher zu den All-NBA-Teams. Da wurde er zum 9. Mal ins NBA-First-Team gewählt in 12 Saisons, was, glaube ich, auch schon der drittbeste Wert der Geschichte ist. Und da muss man sagen, zu Recht, jetzt mal ganz unabhängig von seinem Verhalten abseits des Feldes, ob man das mag oder nicht, was da sportlich abgeliefert wird, ist schon ganz, ganz großartig. Und diese Übersicht, mit der er halt dann noch die Bälle verteilt, das ist schon großartig. Und da werden natürlich so Leute wie ein Timofey Mozgov einfach enorm aufgewertet. Das sind alles talentierte Spieler oder auch ein J.R. Smith. Aber wenn du dann diesen Spieler hast, der dir genau dann in deinen Sweet Spot zum richtigen Zeitpunkt den Ball gibt, dann ist es halt eben das, Schampert was du brauchst. Zum Beispiel auch, der jetzt im letzten Spiel richtig gut von draußen getroffen hat. Und da kommen wir auch direkt schon zu meiner größeren Kritik bei den Atlanta Hawks. Ich kann das nicht verstehen. Gerade wenn das Spiel so eindimensional ist wie, mein Gott, heute haben wir irgendwie echt Wortfindungsstörungen, jedenfalls ich, obwohl ich gestern gar nicht gesoffen habe. Wenn das Spiel so eindimensional ist wie das der Cleveland Cavaliers, dann kann ich es nicht verstehen, wie J.R. Smith 8 Dreier im ersten Spiel trifft und Iman Shumpert 4 oder 5 Dreier im zweiten Spiel. Klar, wie du sagst, die hat LeBron alle aufgelegt, aber du weißt, dass J.R. und Iman Shumpert im Grunde, vor allem Shumpert, nur Catch-and-Shoot-Spieler sind. Shumpert kreiert sich in den wenigsten Fällen erst dann, wenn er durch diese Catch-and-Shoot-Opportunity Selbstbewusstsein bekommt, dann erst wird er sich seinen eigenen Schuss kreieren, aber vorher nicht. Im Grunde ist das alles total leicht ausrechenbar. Und da meiner Meinung nach haben sowohl die Guards in Kyle Korver und Jeff Teague als aber auch Budenholzer ein Stück weit echt keine gute Arbeit geleistet, beziehungsweise ihr Scouting dann auf dem Spielfeld vernachlässigt, weil so limitiert Cleveland auch ist, ja, so gefährlich sind sie doch, wenn sie frei zum Schuss kommen. Denn wie ich gerade gesagt habe, wenn jetzt zu den beiden Jungs dann auch noch Kyrie zurückkommt, dann hast du noch jemanden, der absolut tödlich ist von der Dreierlinie. Das weißt du vorher, da musst du dich drauf einstellen und das haben sie jetzt bei den beiden Heimspielen überhaupt nicht geschafft. Ja, aber da hast du recht. Ich hätte mir auch mehr erwartet vom Coaching-Staff der Atlanta Hawks. Da musst du, Cleveland ist ein Team, für das du gut gameplanen kannst. Ja. So individuell klasse auch LeBron James ist und manchmal unvorhersehene Sachen macht oder halt einfach nicht zu stoppen ist defensiv. Du kannst als Gesamtkonzept Gameplan gegen die Cleveland Cavaliers, wenn dann sogar auch Kyrie Irving absolut nur auf einem Bein läuft und auch im zweiten Spiel überhaupt nicht gespielt hat, dessen Ersatz Matthew Dellavedova in der Serie 4 von 19. Wieso gewinnst du dann kein Heimspiel? Ja, verstehe ich auch. Vielleicht blicken wir jetzt wirklich mal auf die Atlanta Hawks. Paul Millsap, absolute Serie zum Vergessen. 5 von 19 aus dem Feld. Wirft mit Abstand am meisten. Jeff Teague, 16 von 40. Richtiger Stinker im zweiten Spiel, auch bei ihm. Während er im ersten Spiel eigentlich ganz gut gespielt hatte. Die Atlanta Hawks sind defensiv überfordert, weil sie zu klein sind. Paul Millsap ist ein extrem kleiner Vierer und Al Horford ist kein Center. Mhm. Und wenn du dann gegen Leute spielst, die Offensiv-Rebounds pflücken wie Pflaumen, ja, in Timothy Moskov und Tristan Thompson, der wahrscheinlich beste Offensiv-Rebounder der ganzen Liga. Ich wollte gerade sagen, ich würde sogar vielleicht einen Case dafür machen, dass Tristan Thompson aktuell der beste Rebounder der Liga insgesamt ist, weil das sind nämlich keine Fallobstdinger, die der sich holt. Der kämpft mit jedem Ellbogen, jedem Körperteil, das er hat, um jeden Rebound und kriegt auch sogar die meisten. Ja, also du hast natürlich völlig recht. Al Horford und Paul Millsap können dem nicht so richtig entgegenhalten. Haben wir aber in der letzten Serie auch schon ein bisschen gesagt, ob es jetzt vielleicht gefährlich wird, weil die so die Mr. Nice Guys der Liga sind. Also so ein bisschen würde man sich da vielleicht wünschen, dass sie dann auf meinen Liebling Paul Pierce aus den Playoffs, auf so jemanden zurückgreifen können, der so ein bisschen auch mal so ein, ja, ich will nicht sagen, irgendjemanden verletzt oder sowas, aber so ein Dirty Play mal raushaut oder so ein bisschen Emotionen auf den Platz bringt, weil keiner, bis auf vielleicht DeMarre Carroll, meiner Meinung nach, ist in der Lage, mal so ein Emotional Leader zu werden, das Spiel mal so an sich zu reißen, vielleicht mal eine Aktion zu bringen, die den Gegner überrascht. Das ist im Grunde so sophisticated, wie man sagen könnte, wie dieses System von den Atlanta Hawks ist. So berechenbar ist es dann auch, weil die Spielerpersönlichkeiten eben so berechenbar sind. Du weißt, dass Paul Millsap, Al Horford, Kyle Korver, wie sie alle heißen, nie was Überraschendes machen werden. Die sind alle sehr gut in ihrer Funktion, aber du wirst nicht auf einmal aus irgendjemandem ein 30-Punkte-Spiel rauskitzeln, wo du hinterher als Gegner sagst, wow, das haben wir im Scouting-Report niemals erwartet. So gut wie sie sind, meiner Meinung nach auch, so berechenbar sind sie auch. Gleiches gilt für Cleveland, aber eben, so verrückt wie er ist, J.R. Smith und LeBron sind halt deutlich unberechenbarer. Der Dreier fällt nicht, auch für Atlanta. Sind natürlich jetzt nur 2 Spiele gespielt, da ist die Untersuchungsgröße oder der Untersuchungszeitraum ist natürlich recht klein. Dennis Schröder, 1 von 6, wirft viel zu häufig, hat jetzt im zweiten Spiel, eigentlich dachte ich, ein bisschen dran gearbeitet, dass sie wollen, dass er Dreier wirft. Mhm. Ich habe auch das Vertrauen, dass er den treffen kann oder könnte, aber dann musst du diszipliniert sein, den Wurf nicht zu nehmen und lieber in die Zone zu ziehen. Da hast du eine wesentlich höhere Chance, Punkte zu erzielen und dafür dein Team zu kreieren. DeMarre Carroll, 1 von 6, Paul Millsap, 0 von 3, Mike Scott, wie gesagt, überhaupt nicht existent in Atlanta. Jeff Teague, 3 von 12, das heißt, alle werfen unter 40%. So, und dann kommen wir wieder dazu, was ich eben schon mal gesagt habe in der Serie vorher. Trotz dessen gehen sie im zweiten Spiel nur 13 Mal an die Linie und Cleveland 26 Mal. Das vielleicht auch wieder eine Sache, wo ich sagen muss, hey, Coach Budenholzer, Coach of the Year, da musst du deinen Jungs spätestens im zweiten, dritten Timeout einbläuen. Okay, wir haben jetzt gesehen, der 5. Dreier in Folge ist nicht gefallen. Den Ball zu Millsap, den Ball zu Horford und Teague nur noch slashen. Jetzt müssen wir an die Linie gehen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir entweder Cleveland in Foul Trouble bringen oder uns sukzessive das Selbstbewusstsein zurückholen. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du halt immer 10 Zentimeter kleiner bist als dein Gegenspieler gefühlt. Ne? Also die Analogie zum Freiplatz greift da eigentlich auch, wenn du mal jemand hast und du spielst draußen und der ist irgendwie über 2 Meter, spiel mal gegen den oder versuch mal in den Post zu gehen oder sowas, der rupft dich weg. Und so ein bisschen, ich meine, klar, diese Spieler haben eigentlich alle die Finesse und gerade ein Al Horford ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, viel Freiwürfe zu gehen oder an die Linie zu gehen, aber ein Paul Millsap hat eigentlich mit seinen Pumpfakes und seinen Postmoves das Arsenal, wirklich auch ein paar Freiwürfe zu werfen, hast du recht. Gerade um das Spiel zu beruhigen und sich ein bisschen Confidence zu holen, wenn der Wurf nicht fällt. Also wenn wir das zusammenfassen, Frage an dich, sind die Atlanta Hawks das perfekte Matchup für Cleveland, weil Cleveland seine Schwächen, die sie ja eigentlich haben, vor allem unterm Korb, so gut kaschieren kann? Ja, wahrscheinlich. Wir müssten uns eigentlich nochmal die Spiele anschauen in der regulären Saison, wie sie die haben gewinnen können, weil es sieht tatsächlich jetzt so aus, als seien sie hoffnungslos unterlegen. Ja. Und passt einfach nicht so von den Matchups. Vielleicht können wir da auch direkt unseren Blick richten auf die Frage von David Marx, der uns geschrieben hat, der gefragt hat, wie unsere Einschätzung ist zu der Synergie zwischen Dennis Schröder und Al Horford. Er sagt, bekomme langsam das Gefühl, dass Dennis und Horford richtig dicke Pelle sind, harmonieren im Pick-Play super, sitzen nebeneinander, stehen dicht umschlungen, wenn die Refs zusammenkommen. Romantisch. Nun die Frage, kann das sein, dass sich da zwei gefunden haben? Darauf hinblicken können wir dann auch nochmal über Dennis Schröders Performance sprechen. Ich glaube, das haben wir auch im letzten Pod erwähnt, dass da eine sehr gute Synergie besteht, was das Pick and Pop betrifft. Und Dennis weiß auf jeden Fall sehr gut, wie er seine Big Men einsetzt, wenn sie ein hohes Pick and Roll spielen. Allerdings wäre es jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt, zu sagen, dass die sehr harmonieren. Ich erinnere mich an ein Interview, das bei Grantland von Bill Simmons, der übrigens gefeuert worden ist, da können wir auch nochmal drüber reden, darüber gesprochen, oder es wurden alle All-Stars der Hawks interviewt, gleichzeitig, das war ganz amüsant, und dann haben sie halt gefragt, ja, wie ist das denn mit diesem jungen Deutschen bei euch im Team? Und die haben das sehr eloquent gemacht, aber haben eigentlich gezeigt, dass sie denken, dass Dennis Schröder denkt, er sei der beste Spieler der Welt, so ein bisschen. Er hat sehr viel Confidence und er lässt uns das auch immer sagen und er hat sehr viel Talent, aber manchmal müssen wir ihn ein bisschen beruhigen, so war ein bisschen der Tenor. Das kann gefährlich werden. Da fällt mir ein Zitat ein von dem ehemaligen Zeugwart von Fortuna Düsseldorf. In einem Fortuna-Film hat er über einen alten Spieler von Fortuna mal geredet und wurde nach seiner Leistung gefragt. Da hat er gesagt, ist guter Junge, aber reicht nicht. Ja, vielleicht ist es noch, also eine Serie gegen LeBron ist ohnehin schwer genug, aber vielleicht ist das auch einfach noch zu früh, um Dennis eine so tragende Rolle zu geben, weil sonst, das gleiche Problem, oder haben wir bei anderen Teams auch schon mal angesprochen, sonst kommt halt im Moment nicht viel von der Bank, obwohl Atlanta, glaube ich, mit die meisten Spieler in den Playoffs einsetzt, also fast jeder aus dem 14-Mann-Kader stand auch auf dem Platz, wenigstens mal für ein paar Minuten, aber ja, es war dann doch recht deutlich, vor allem das zweite Spiel, zwischenzeitlich mit 20 Punkten zurückgelegen, beide Spiele zu Hause, jetzt geht's nach Cleveland, meine Prediction ist daher auch ein Sweep. Ich darf keine Predictions machen. Meine Mutter hat gesagt, ich darf keine. Ich darf nicht mehr über, ja, ich darf nicht mehr über einzelne Spieler reden eigentlich, so wie über Paul Pierce. Aber du, ich glaube, wenn Kyrie vielleicht, also ich würde, wenn ich Cleveland wäre, würde ich Kyrie jetzt erstmal sitzen lassen und gucken, ob die Serie vielleicht doch nochmal eng wird, weil es gibt keinen Grund, auch wenn du ohne ihn gewinnst, ihn jetzt spielen zu lassen. Aber ich glaube, zu Hause ist das dann nochmal eine andere Nummer für Cleveland und wenn sie 3-0 in Führung gehen sollten im nächsten Spiel, dann kann ich mir vorstellen, dass Atlanta auch einfach gebrochen ist und dann geht's schnell zu Ende. Aber es kann natürlich auch anders kommen, nur aktuell habe ich das Vertrauen nicht. Bisschen traurig. Spieler ja, wie Matthew Dellavedova, Kent Bazemore spielen, so viele Verletzungen. Ja, John vor allem. Wall, Chris Paul, du kannst, also wir könnten wirklich bestimmt 20 Spieler auflisten. Chandler Parsons, Kyrie Mike Conley, Irving. Kyrie Irving. Wen hatten wir denn noch in der ersten Runde alles, der da schon ausgefallen ist? Ja gut, ist jetzt die Frage, ob du auch vorher sagst. Du hast natürlich bei Houston Beverly und Monty Unas, stimmt, die halt beide nicht Kevin mitspielen. Love. Kevin Love ist raus. Das ist schon arg bescheiden, was da bisher passiert ist in den Playoffs, aber gut. Ach so, und das, halt um das sehen, vielleicht noch zu erwähnen, im letzten Spiel hat sich auch noch Kyle Korver den Knöchel verdreht, beziehungsweise ist umgeknickt. würde ich nochmal meine Prediction mit untermauern, wenn auch Kyle Korver dann auch noch fehlen sollte, dann glaube ich, geht's recht schnell. Und schade ist vor allem auch jetzt mal abseits von den Verletzungen, aber die haben 60 Spiele in der Saison gewonnen und dann wirklich im Conference-Final so arg die Grenzen aufgezeigt kriegen gegen ein verletzt limitiertes und auch spielerisch limitiertes Team aus Cleveland, finde ich schon ziemlich böse. Ja, das stimmt. Alle Kritiker, die unter der Saison gesagt haben, ja, so, ich sag jetzt mal überspitzt, eure 60 Siege sind nichts wert, weil ihr seid kein Playoff-Team, würden sich alle bestätigt fühlen und trotz dessen 4 All-Stars gehabt und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt schon fast wie so ein Abgesang an, aber das würde der Saison von Atlanta einfach nicht gerecht werden. Also ich glaube, dass Cleveland schnell zumacht. Ich hoffe aber, dass Atlanta sich vielleicht für ein, zwei Spiele nochmal berappeln kann. Ja, um das jetzt auf einer positiven Note zu beenden, diese Abhandlung über die Serie. Atlanta hat eine wahnsinnig geile Pre-Game-Introduction. Ich bin über SB Nation darüber gestolpert. Die haben ein Riesenprojekt, sodass das ganze Basketballfeld zu einem riesen Screen wird. Ja. Und dann haben die das sehr cool mit verschiedenen Animationen gemacht, dass du dann denkst, dass das Parkett sich abblättert und halt ein Abgrund dann kommt. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Da gibt's ein Video von. Da müssen wir gucken, ob wir es mal anhängen oder ob ihr einfach mal bei SB Nation vorbeischaut, euch das anguckt. Das ist cool. Die Stimmung in Atlanta ist auch besser geworden. Durchaus. Also ab und zu. Ich meine, die Spieler. Wir müssen den Organisten, ja, den müssen sie umbringen. Ja, ja. Na. Okay. Feuern. Ja, die falsche Coca-Cola geben, die ja in Atlanta gebraut wird. Ja. So, gehen wir zu, ich möchte das mit der Draft-Lottery so lange rauszögern wie möglich, gehen wir erst zu den All-NBA-Teams, ja, okay, damit wir hinterher keine Zeit mehr haben und ich nicht mehr so lange drüber sprechen muss. Ja, stellen wir sie doch mal vor. Es sind im Prinzip im ersten Team 4 Spieler gewesen, die quasi ohne Gegenstimme reingekommen sind. Da werden wir auch nicht viel darüber zu reden haben. Marc Gasol ist als Center dann mit 453 Stimmen insgesamt dann dazugekommen. Check. Sonst halt LeBron, Anthony Davis, Steph Curry und James Harden. Ich glaube da. Check. Ja. Marc Gasol, würdest du sagen, kann man nehmen. Hatte jetzt nicht die beste Saison. Wahrscheinlich war letztes Jahr ein besseres Jahr von ihm, aber offensiv hat er natürlich nochmal sich weiterentwickelt, ist zu der ersten Option geworden des Teams. Also kann man ruhig machen, oder? Ja, total. Also habe ich überhaupt, würde ich auch keine Gegenstimme gegensetzen. Finde ich absolut gerechtfertigt. Second Team, wird es ein bisschen größer. Aldridge, Cousins, Boogie. Pau Gasol, Westbrook und Chris Paul. Also Westbrook und Chris Paul auf jeden Fall. Ich hätte Pau Gasol nicht genommen. Da hätte ich Blake Griffin genommen, ja. Ja, aber in der Regular Season? Der liegt halt schon einfach stark. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht. Er legt halt einfach immer schön. Aldridge war der andere? Double auf, ja. Ja, das ist schon okay. Hm. Ja, kann ich mit leben. Vielleicht ist wirklich Pau Gasol die einzige Position, die man ersetzen könnte, eventuell. Ja. Kevin Love findet sich daran nicht. Zu Recht. Ja, doch, definitiv. Ich habe gelesen, dass irgendein Trottel Mello ins dritte Team, ja, ich weiß, gewotet hat. Ja, ich habe mir, also manchmal, das ist wirklich total skurril. Ich habe mal angeguckt, wer alles Stimmen bekommen hat für All-NBA Defense Team. Und was da teilweise gewählt wird, das ist absolut skurril. Ich weiß nicht, welche Journalisten da ihre Daseinsberechtigung haben. Defensive Player of the Year, weil so, dass irgendwie 40 Leute Draymond Green nicht auf dem Zettel hatten, wo ich mir dachte, ey Leute, habt ihr überhaupt Basketball geguckt dieses Jahr? Also. Third Team ist dann Griffin, Duncan, DeAndre Jordan, Klay Thompson und Kyrie Irving. Ja, dann hätte ich Pau Gasol und Tim Duncan getauscht. Ja, das kannst du wahrscheinlich machen, ja. Da, auch da ist natürlich die Frage, du hast da sehr viele Gewinner. So, der Einzige, der mit seinem Team sehr wenig gewonnen hat dieses Jahr, ist Boogie Cousins. Und das ist absolut zu Recht, dass er da drin steht, finde ich, weil er einfach zu dominant war. Aber dann wäre natürlich die Frage, okay, nimmst du vielleicht eher noch ein paar Spieler, die nicht ganz so erfolgreich waren mit ihrem Team. Aber gut, kein Dwayne Wade. Ich denke, das ist vertretbar, oder? Bei den Guards ist ja sowieso. Ja, ob man da zu viel reinlesen möchte oder nicht, aber das sind dann die besten 15 Spieler der NBA, wenn du so willst. Jetzt gerade stehen sich die besten 4 Teams der NBA gegenüber. Mein Gott. Und keiner von den Atlanta Hawks ist dabei. John Wall ist nicht in einem der ersten 3 Teams. Das ist frech. Ja. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Also, das finde ich ein bisschen seltsam. Das ist frech. Kyrie Irving, Würde ich eher austauschen. Also zwei 55-Punkte-Spiele gemacht. Gott, das ne? ist krass. Du hast halt jetzt... Und, in der Regular Season, entschuldige, aber in der Regular Season hat halt Washington im letzten Drittel auch ordentlich gestruggelt. Ne? Das hat vielleicht auch so seine Spuren hinterlassen. Das war die Zeit wiederum, wo Kyrie dann richtig abgegangen ist. Aber na, eigentlich nur vom Potenzial oder vom Spielertypen her würde ich auch John Wall eher reinnehmen. Wollen wir ein bisschen über die Lottery sprechen? Dann können wir gerne noch die Defensivteams nochmal durchgehen. Wir haben eben ein bisschen drüber gequatscht. Ich hab mich mit dich mit Rehaugen angeguckt und habe gesagt, Marius, bist du traurig? Wieder? Hörst du die Hater? Geht's wieder? Geht's wieder? Oder, Ja, ihr habt den vierten Pick. Ja, geil. Hooray! Da haben wir doch das ganze Jahr drauf hingearbeitet. Ja. Es zahlt sich aus. Ja gut, wenn du einen Spitznamen hast wie die Factory of Sadness, die musst du ja arbeiten. Ja. Deshalb hast du den ersten Pick. Die Minnesota Timberwolves dürfen einen der großen Jungs picken. Ich kann passt ja, ihn gut? Ach so, ja. Ich dachte, ich schilder dir mal meine Gedankengänge zu unserem vierten Pick, aber tu dann es. Erzähl erst. Ja, ich weiß nicht, die Lakers, Kobe tweetet, Laker Luck sind Zweiter und dürfen auch gucken und überlegen, ob sie neben Julius Randle auf der 4 noch einen Center setzen. Ich gehe mal davon aus, ehrlich gesagt, weil Kobe in seiner vermeintlich letzten Saison keinen balldominanten Guard neben sich stehen haben möchte wahrscheinlich. Und dann sind die beiden großen Jungs schon weg. Ja, ich glaube, in den Pre-Draft-Workouts werden sich sowohl Towns als auch Okafor beide den Hintern aufreißen in dem Workout mit LA, damit sie nicht nach Minnesota müssen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber gut, ja, klar, also ich habe ja auf Facebook diesen Post abgefeuert vorher, dass der Basketballgott uns doch in dieser Nacht mal in Ruhe lassen soll. Er hat uns nur schon genug lächerlich gemacht in den letzten Jahren. Also für die Lakers ist es natürlich, da kann ich verstehen, dass es wirklich zu Riesenbegeisterung geführt hat, weil es hätte ja auch sein können, dass die ihren Pick verlieren. Nämlich wenn der Pick an Nummer 6 gegangen wäre, dann hätte Philadelphia ihn bekommen und dann Pick 2 ist dann natürlich umso geiler. Erst habe ich gedacht, fuck, die ganze Saison scheiße gespielt und jetzt den vierten Pick. Diese Vollidioten, die am Ende meinten, sie mussten noch 2 Spiele gewinnen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass das uns jetzt den ersten Pick vielleicht gekostet hat. Andererseits, als ich mich dann irgendwann beruhigt habe, dachte ich aber auch, gut, hätten wir ein paar Spiele mehr gewonnen, hätten wir den Pick von den Lakers quasi vom Rekord her kriegen können und hätten den zweiten dann gekriegt. Also wie auch immer, es ist jetzt der vierte Pick geworden. Ich glaube, nach der ersten Enttäuschung muss man jetzt als Knicks-Fan aber auch nicht lange rumheulen, denn der vierte Pick ist immer noch ziemlich hoch und ich habe das schon dann auf Facebook gesagt. Entweder es kommt vielleicht mit ein bisschen Glück Russell oder dann ein Moutier oder Winslow oder Willie Cauley-Stein oder wer auch immer dabei raus, mit dem man durchaus arbeiten kann. Oder man benutzt das halt, um vielleicht down zu traden, einen späteren Pick zu nehmen und dadurch ein cooles Asset zu bekommen. Also insgesamt glaube ich, der Sommer wird dann noch richtig spannend für die Knicks. Ich hätte mich nicht dagegen gewehrt, wenn es Towns oder Okafor gewesen wären. Aber, das habe ich dir gerade schon mal gesagt, in meiner Not habe ich mir dann die vierten Picks der letzten Jahre mal angeguckt. Russell Westbrook, Mike Conley, Chris Paul und Chris Bosh. Natürlich ist das vielleicht jetzt nicht so ein überragender Jahrgang wie bei den anderen, aber wenn es doch in die Richtung von einem dieser gehen könnte mit dem vierten Pick, dann kann ich damit sehr gut leben. Ja, ich meine, die Geschichte hat natürlich gezeigt, dass wenn du die Chance hast, Jungs wie Greg Oden, Andrea Bagnani oder weiß ich nicht, Darko Milicic zu draften, dann musst du das machen, weil das sind transcendent Talents, die deine NBA Franchise must. Absolut umdrehen können. Immer ja, den, klar, immer das den großen aber, die können nehmen. Deine Franchise komplett umdrehen. Also ich denke, also Kevin Durant ist so skinny gewesen, Shooters kriegst du immer und das solltest du dann lieber lassen. Also meine Häme soll eigentlich nur sagen, es ist manchmal gar nicht mal so schlecht, in einer Liga, wo es viele dominante Guards gibt, einen weiteren dominanten Guard zu draften, der sehr, sehr gut werden wird, als vielleicht einen großen, wo du nicht weißt, wie gut er wird. Ja, und man muss dazu sagen, Okafor und Towns sind beide 19 Jahre alt. Kein Mensch, auch der, das kann mir kein Mensch erzählen. Auch der, Bradley Beal ist 21. Ja, ja, ja, klar, aber es kann mir keiner erzählen, dass man jetzt schon weiß, der wird ein Superstar oder wird kein Superstar. Man kann sagen, der hat hohes Potenzial, aber mit 19 Jahren, wenn er in seiner Prime ist, ist er irgendwie 27, das ist in 8 Jahren als Big Man, kannst du durchaus auch bis in die 30er reinspielen. Das kann man jetzt noch nicht projecten. Ich glaube, Guards können sich da noch mal ein bisschen schneller entwickeln, beziehungsweise sind besser, wenn sie jünger sind, aufgrund ihrer Schnelligkeit, Athletik und so weiter und so fort. Also warten wir mal ab. Ja, ich war erst enttäuscht, bitter enttäuscht, habe viel geflucht, Mittlerweile gucke ich aber ganz zuversichtlich auf den Sommer. Harrison Barnes ist auch erst 22. Habe ich einen witzigen Stat, habe ich einen Screenshot von gemacht, als Washington, meine Lieblings-Wizards, noch in den Playoffs waren. Bradley Beal, most 20-Point-Playoff-Games mit 21 oder jünger, ist Bradley Beal schon auf Rang 4 mit 11 Spielen über 20 Punkte Playoff-Spielen. Ja, das ist krass. Unter 21. Oder 21 halt. Ne? LeBron mit 13, Tony Parker mit 14. So früh, so krass ausgerastet. Kobe Bryant 18. Ich wäre selbst zufrieden, wenn unser Pick, dieser vierte Pick, jetzt ein Harrison Barnes in seiner aktuellen Form werden würde. Auch das würde uns weiterhelfen. Also es muss ja nicht immer ein MVP dabei rausspringen, aber ich glaube generell, das hast du gerade in unserem Vorgespräch auch schon mal gesagt, die ersten 5 Picks haben bestimmt alle, je nach Draft-Jahrgang, All-Star-Potenzial. Die anderen sind so mehr oder weniger Crapshoot, da muss man wirklich mal gucken. Nicht jeder kann an Stelle 30 oder wo auch immer einen Kawhi Leonard rausdraften, aber auch das hat es schon gegeben, also es gibt keinen Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch natürlich, das vielleicht fairerweise als guter Verlierer des Drafts, herzlichen Glückwunsch an Minnesota, denn wenn Karl Anthony Towns was wird, zusammen mit Andrew Wiggins, dann wird das den Timberwolves-Fans durchaus Spaß machen können. Auch die Lakers haben das Große losgezogen mit Pick 2 und bei Philadelphia muss man mal sehen, wie lange sie die Leute behalten oder ob sie den Pick dann wieder verschiffen oder wie auch immer, aber erstmal sieht das alles ganz gut aus. Minnesota wird und muss einen Big Man ziehen, auch unter anderem positiv Kevin Garnett als Mentor noch ein Jahr lang. Das ist, kann man bevor mal machen. Man ihn spielerisch weiterentwickelt, macht man ihn erstmal zum Arschloch und dann gibt man ihm alle Skills, die er haben muss. Ja, sehr gut. Hört sich doch gut an. Ja. Welches Team gewinnt? Ich sage, obwohl das wirst du wahrscheinlich jetzt wissen, folgende zwei All-NBA Defensive Teams. Chris Paul, DeAndre Jordan, Draymond Green und Tony Allen liefern sich einen Verteidigungskrieg gegen... Du brauchst das andere Team gar nicht vorlesen. Doch. Tony Allen. Nein, ich sag nämlich, das andere Team verteidigt besser. Tim Duncan, Anthony Davis, Andrew Bogut, Jimmy Butler und John Wall. Ja, ja. Das ist das letzte Team. Was ist da los? Ja, ja. Wieso ist das zweite Team besser als das erste? Wieso ist DeAndre Jordan im ersten? Weil Tim Duncan maßlos unterschätzt wird, was seine Defense angeht und DeAndre Jordan Anthony maßlos Davis überschätzt. Oder DeAndre Jordan, wer ist der bessere Verteidiger? Ja. Keine Frage. Ja, ja. Frech. Peinlich. John Wall. Jimmy so ein guter Verteidiger. Zwischen Jimmy Butler und Derrick Rose hat es wohl ein bisschen Knast gegeben, habe ich gelesen. Ich hoffe, er will weg aus Chicago. Ich hätte sorry John an Wall alle Chicago-Fans, aber ich will ihn unbedingt. Doch, das habe ich auch gehört, weil angeblich Chris Paul so latent aggressiv geworden ist, dass alle jetzt sagen, dass Jimmy Butler der Face, der das Gesicht der Franchise ist. Ja, du meinst, Derrick Rose ist so aggressiv geworden. Ja. Denn zwischen Chris Paul und DeAndre Jordan gab es auch Knast. Ach so, ja, ja, das stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Aber das ist auch ganz normal in den Playoffs, wenn so Spiele so eng sind und man dann auch noch verliert, dass man sich auch auf dem Feld mal die Meinung sagt, finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Aber Derrick Rose hat dann, glaube ich, auch nachdem es, also es soll ja in Spiel 6 gewesen sein, und sich danach irgendwie nur noch 3 Schüsse genommen oder so, so aus Trotzreaktion in der zweiten Halbzeit. Naja. John Wall hätte ins First Team gemusst, statt Chris Paul. Hm. Na, du bist halt ein riesen John Wall-Fan, was willst du machen? Na gut. Ja, ich glaube, das war's. Hängen wir dieses Bild an? Ja, sehr gerne. Okay, cool. Ja, dann macht euch ein schönes Sphinx-Wochenende. Hören wir uns kommende Woche. Genau, wir gucken jetzt gleich den Bundesliga-Abstiegskampf und dann hoffen wir mal beim nächsten Podcast, dass die Conference Finals noch nicht vorbei sind. Bis dahin, okay. From Downtown. Reingehauen.